Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adel erst Fittichen sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspüret? Lobe den Herrn, der kunstvoll und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat doch der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Lobe den Herrn und preise des ewigen Namen. Alles, was in mir ist, lobe des heiligen Namen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen.